Die heilige Chimäre einer Familie werde ich nie richtig verstehen. Schon bin ich am Endanfang der Zukunft angelangt. Schaue ich hören ZDF oder ARD oder Radio Z, so habe ich einen bestimmten Geist im Kopf. Schaue ich anderes und TikTok, so ist mein Geist komplett im Widersprüchlichen verloren. Und was macht das mit der Identität, die sich im präfrontalen Kortex bildet und dieses Vermächtnis uns in Zukünftiges lenken soll? Es ist egal, was sich da über ein Wie bildet, denn wir denken uns eh, im Falschen kann man viel richtig machen und wählen also durch Fehlinformationen, wie durch falsche Sichtweisen, die unsere Voreingenommenheiten triggern, immer die falschen Parteien, Freunde und Lebensmöglichkeiten, da wir nie durch diese medialen und im familiären als umgebungsbedingte Umstände das Richtige wahrnehmen können. Dieses Schicksal der Zukunft ist vorherbestimmt, so wie der familiäre Habitus. Unsere Möglichkeiten für unsere Lebensführung formt. Blups, die Bups, die Rapper, die Baus. Und schon reden wir rebellisch pubertär in Sprachen, die wir nur über disziplinäre Autoritäten und ihr Anwendungsverhalten verstehen. Mit freundlichen Grüßen, Andreas Brucker.